1. Deschaub, Main geliebten und geschätzten Bruder, die Main Freude und mein Stolzside, sollte auf dies Weise fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn stehen. 2. Ich appelle eindringlich an Uodia und Sintisch, ihr Meinungsverschiedenheiten bezuligen und im Sinne des Herrn einmütig zusammen zu arbeiten. 3. Ibenso bitte ich dich, mein treuer Gefahrt, Dyson Frauen bezustehen, dasi gemeinsam mit mir, Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung des Evangeliums gekämpft haben. 4. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn, gich wiederholis or strucklich, erfüllt euer Leben mit Freude. 5. Last I'll mention your Freundlichkeit und gut erfahren, denn die Wiederkunft des Herrn steht unmittelbar bever. 6. Seid em nichts besorgt, sondern bringt all your Anliegen in jeder Situation durch Gebet und in Standages flehen verbunden mit Dankbarkeit vor Gott. 7. Dann wird der Fried Gottes, der Weit über das menschliche Verstandnis hinausgeht, your Hasen und your Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. 8. Schließlich, Bruder, sollte euch auf das konzentrieren, was wahrhaftig, ehrenhaft, gerecht, rein, liebenswert und lobenswert ist, so ihr auf alles, was alles Tag und gilt. 9. Setz das konsequent in die Tatum, was von mir gelernt, empfangen, gehört und in mir gesehen hat, damit der Gott des Friedens mit euch ist. 10. Es hat mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr versorgt firming ernüt aufgeblüht ist, so hattet ihr dies Absicht schon lange, doch fällte euch bischer die Gelegenheit dazu. 11. Ich sage dies nicht aufgrund eines Mangels, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage mit dem zufrieden zu sein, was ich besitz. 12. Ich verstehe es, sowohl in bescheidenen Verhältnissen als auch im Überfluss zu leben und bin mit allen Umständen vertraut, seis Sattigung oder Hunger, Wohlstand oder Entbehrung. 13. Ich bin allen Herausforderungen gewachsen durch die Kraft dessen, der mich innerlich starkt. 14. Dennoch war es sehr edel von euch, dass Anteilen meiner schwierigen Lage genommen und mich unterstützt hat. 15. Philippe wisst selbst, dass in der Anfangszeit der Evangeliumswirkendigung, als ich aus Mazedonien aufbrach, kein ander jemand außer euch ein finanziell Partnerschaft mit mir einging. 16. Sogar warend meins Aufenthalts in Thessalonik hat mir mehr als einmal unterstützung für mein notwendigen Bedürfnis zukommen lassen. 17. Dabei geht es mir nicht primär das Geschenk selbst, sondern viel mehr den geistlichen Gewinn, der euch aufgrund ihrer Großzügigkeit angerechnet wird. 18. Ich habe nun als erhalten und besitz mehr als jenig, seit Epaphroditus mir ihr Gaben überbracht, die wie ein Wohlriechens Opfer sind, das Gott gefällt. 19. Mein Gott wird euch im Gegenzeige als geben, was benötigt, entsprechend seinem unermesslichen Reichtum und seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. 20. Gott, unserem Vater, gebert Ehre und Herrlichkeit in all Ewigkeit. Amen. 21. Grustel Glorbigen, die mit Christus Jesus verbunden sind, auch die Brüder, die bei mir sind, lassen euch herzlich grüßen. 22. Al Christen hier senden euch Gruß, insbesondere Diogenigen, die im Dienst des Kaiserlichen Hofstehen. 23. Deine des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.